Übung 14. Familie Klein singt für ihre Gäste ein Lied. Zeit ist gekommen, habt ihr vernommen, Freude zu bringen, kommen wir singen. Kuchen auf den Tisch, Braten, Wein und Fisch. Mädchen, wir frieren, neue Geschichten können wir berichten. Kuchen auf den Tisch, Braten, Wein und Fisch. Oh, oh, oh, Nachbar, oh. Singen wir ein Lied zu unserer Fiedel, ein Gläschen Branntwein soll für uns Dank sein. Kuchen auf den Tisch, Braten, Wein und Fisch. Vernommen, Platz ist für alle in unserer Halle. Kuchen auf den Tisch, Braten, Wein und Fisch.